Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Heute mit Philipp Schnee. Herzlich willkommen. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. So klar, so einfach wurde es 1949 ins Grundgesetz geschrieben. Das Recht auf Asyl in der deutschen Verfassung verankert. Seitdem aber wurde dieses Grundrecht immer wieder geschleift, eingeschränkt, die Restriktionen verschärft. Der Meilenstein in dieser Entwicklung war der sogenannte Asylkompromiss. Er wurde vor genau 25 Jahren, am 6. Dezember 1992, beschlossen. Vorausgegangen war eine äußerst scharf geführte politische Kampagne, eine der schärfsten überhaupt in der Bundesrepublik, meint etwa der Historiker Ulrich Herbert. Eigentlich die erste innenpolitische Debatte, die die ehemaligen DDR-Bürger als Neubürger der Bundesrepublik mitbekommen haben, war diejenige, dass von Seiten der Regierung und auch der Regierungsparteien, damals also der Union im Wesentlichen, auf die Asylbewerber als Asylschwindler etc. geschimpft wurde. Das korrespondierte nun mit dem eben beschriebenen Unverständnis gegenüber der Anwesenheit von Ausländern generell. Insofern muss man wohl sehen, dass sozusagen diese brandbeschleunigende Funktion des Redens über die Ausländer der frühen 90er Jahre wohl ihre Wirkung getan hat. Über den sogenannten Asylkompromiss, die Einschränkung des Asylrechts vor 25 Jahren, geht es heute in den Zeitfragen. Ab 19.30 Uhr erzählt uns Jenny Roth die Geschichte Finnlands. In Kalajoki leben mein Großonkel Toivo und seine Frau Kerttu. 1939 war Toivo 14 Jahre alt. Erstmal gibt es Kaffee. Vielleicht ist auch das historisch erklärbar. Oder einfach durch die lange Dunkelheit. Jedenfalls trinken die Finnen überall und zu jeder Zeit Kaffee. Vor 100 Jahren, am 6. Dezember 1917, erklärte Finnland seine Unabhängigkeit. Das wird heute im Feature ab 1930 erzählt. Grundgesetzeinschränkung. Eigentlich hört man immer nur von Grundgesetzeinschränkungen. An die Debatte um eine Grundgesetzerweiterung kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Steht eine Verfassung erstmal, dann scheint es also im politischen Prozess nur eine Richtung zu geben. Nicht mehr, sondern eher weniger Grundrechte. Eine wirklich einschneidende Einschränkung eines Grundrechts wurde am 6. Dezember 1992 vereinbart. Das Grundrecht auf Asyl. 1949, also so etwas wie eine Lehre aus der NS-Zeit fest im deutschen Recht verankert, wurde eingeschränkt. Das Asylrecht. Gudula Geuter erzählt die Chronologie dieser Grundrechtseinschränkung von 1949 bis heute. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes wussten, was sie taten, als sie sich 1949 für den knappen Satz entschieden: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Lange hatten sie zuvor diskutiert. In seiner Unbedingtheit würde dieser Satz auch jene schützen, deren Meinungen nicht allen genehm wären. Und die Aufnahme der Flüchtlinge könnte die Bundesrepublik belasten. Trotzdem wurde das Versprechen mit nur 3 Gegenstimmen Teil der neuen Verfassung. Seit den 1980er Jahren gab es Bestrebungen in der CDU-CSU, das Asylrecht einzuschränken. Die SPD, damals in der Opposition, aber machte nicht mit. Doch für die Änderung waren 2/3 der Stimmen im Bundestag nötig, also auch die der Genossen. In den späten 80er Jahren stieg die Zahl der Asylbewerber sprunghaft an. Zu den sogenannten Ostblock-Flüchtlingen aus Mittel- und Osteuropa kamen ab 1991 Flüchtlinge aus dem zerfallenden Jugoslawien. Und der Widerstand in der SPD bröckelte. Im Sommer 1992 verkündete Parteichef Björn Engholm den Kurswechsel. Ich meine, wir müssen uns um die Stabilität Deutschlands, das bisher zu den stabilsten Ländern Europas und der Welt gehört hat, erstmals seit langer Zeit wieder ernsthaft Sorgen machen. Das hat auch mit den fundamentalen Umbrüchen zu tun, die nach neuer Orientierung verlangen. Die Partei Linke verlangte einen Sonderparteitag und unterlag nach 2-tägiger Diskussion in der Abstimmung, die Henning Foscherau leitete. Wer insgesamt mit allen beschlossenen Änderungen diesem Unterkapitel Zuwanderungspolitik zustimmen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gegenprobe. Enthaltungen. Das ist mit sehr großer Mehrheit so angenommen. Die SPD durfte also mit den Unionsparteien verhandeln. Am 6. Dezember 1992 um Mitternacht trat der Unionsfraktionschef Wolfgang Schäuble vor die Presse. Sie wissen, wir haben an 5 Tagen insgesamt etwa 50 Stunden uns um die schwierigen Fragen von Asyl und Zuwanderung gemüht. Mit einem Ergebnis, in dem sein SPD-Kollege Hans-Ulrich Klose wesentliche Bedingungen erfüllt sah, die die Genossen auf dem Sonderparteitag aufgestellt hatten. Das Individualrecht auf Asyl ist erhalten. Aber wir erreichen eine Steuerung und Begrenzung, indem wir die wirklich politisch Verfolgten, die asylberechtigten Bewerber im eigentlichen Sinne des Wortes von jenen trennen, die aus anderen Gründen zu uns kommen. Wir schlagen vor, eine erhebliche Beschleunigung der Verfahren in offensichtlich unbegründeten Fällen. Und wir haben, worum wir uns seit April dieses Jahres bemühen, wir haben eine Regelung für ein Gesamtpaket erzielt. Gemeint war mit diesem Paket unter anderem ein Einwanderungsgesetz, das es bis heute nicht gibt. Dagegen wurde das umgesetzt, was Wolfgang Schäuble verkündete. Wir wollen das Asylrecht im Grundgesetz ergänzen, indem wir anstelle des bisherigen Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 einen neuen Artikel 16a einfügen wollen, dessen erster Satz der bisherige Satz bleiben soll. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Asylrecht soll nicht genießen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Drittstaat, in dem die Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention sichergestellt ist. Es war vor allem diese sogenannte Drittstaatenregelung, die auf Kritik stieß. Scharf schilderte der FDP-Innenpolitiker Burkhard Hirsch, was sie für den Einzelnen bedeuten würde. Es ist egal, ob er in seiner Heimat politisch verfolgt wird oder nicht. Es ist egal, ob ihm in seiner Heimat eine unmenschliche Behandlung oder die Todesstrafe droht. Es ist egal, ob das Transitland, dem wir den Flüchtling zuschieben, die Genfer Konvention nach denselben Grundsätzen auslegt und handhabt wie wir. Es ist egal, ob das Transitland nach seiner Asylpraxis den Flüchtling seinerseits weiterschieben wird oder nicht. Vor der Abschiebung aus der Bundesrepublik wird dem Flüchtling jeder noch so minimale Rechtsschutz verweigert. Seine FDP beteiligte sich trotzdem am Asylkompromiss. Nicht so Linke und Grüne. Im Bundestag erklärten Gregor Gysi und Konrad Weiß: Sagen Sie Nein zur Abschaffung des Asylrechts. Sagen Sie Nein zur Liquidierung einer der wichtigsten Konsequenzen aus dem mörderischen Naziregime. Der neue Artikel 16a aus dem Kompromiss Kauderwelsch ins Deutsche übersetzt lautet: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, aber nicht in Deutschland. Seit dem Asylkompromiss gilt für Angehörige bestimmter Herkunftsstaaten die gesetzliche Vermutung, dass sie nicht verfolgt werden. Das Gegenteil muss bewiesen werden. Eingeschränkt wurde auch die Möglichkeit, gegen Asylentscheidungen zu klagen. Über Flughäfen eingereiste Asylbewerber können bis zu 19 Tage dort festgehalten und gegebenenfalls gleich abgeschoben werden. Gegner des Kompromisses hofften auf das Bundesverfassungsgericht. Dort warb Bundesinnenminister Manfred Kanter, CDU, für die Verschärfungen. Im Vorfeld der viertägigen Verhandlungen erklärte er: Ich meine, wir sollten jetzt erstmal diesen Kompromiss ganz weit ausloten. Wir müssen ihn allerdings mit Zähnen und Klauen verteidigen. Er darf nicht durchlöchert werden. Im Namen des Volkes verkünde ich die folgenden Urteile. In den Verfahren über die Verfassungsbeschwerden der irakischen Staatsangehörigen. Gerichtspräsidentin Jutta Limbach trug im Mai 1996 die Entscheidung vor. Die zu gemeinsamer Entscheidung verbundenen Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. Im Wesentlichen akzeptierten die Verfassungsrichter also die Einschränkungen des Grundrechts auf Asyl. Karlsruhe ist eingeknickt, urteilte daraufhin Günter Burkhardt von Pro Asyl. Nach 1993 ging die Zahl der Asylbewerber zuerst Schritt für Schritt zurück. Nach 440.000 1992 waren es 10 Jahre später noch 70.000. Seit 2010 stieg die Zahl wieder, erst recht 2015 und 2016. Flüchtlingsschutz ist aber heute sehr viel mehr als Schutz vor staatlicher politischer Verfolgung, wie sie das Grundgesetz meint. Derzeit leben in Deutschland 41.000 Asylberechtigte in diesem engeren Sinn, aber 580.000 Menschen, denen Deutschland Schutz vor Krieg und Verfolgung gewährt. In Deutschland wurde das Asylrecht mehrfach verschärft. So wurden etwa neue, sogenannte sichere Herkunftsstaaten ausgewiesen. Verschärft wurde auch das Asylrecht in Europa. Nach den sogenannten Dublin-Verordnungen müssen Asylverfahren an sich im ersten an dem europäischen System teilnehmenden Staat durchgeführt werden, das der Asylbewerber erreicht. Diese Regeln sollen nun verschärft werden. Große praktische Auswirkungen hatte außerdem die Vereinbarung mit der Türkei über die Rücknahme von Flüchtlingen. Rechtlich geht es aus Sicht der EU und Griechenlands auch hier um die Frage, ob die Türkei ein sicherer Drittstaat ist. Derzeit gibt es Überlegungen in Brüssel, dieses System auszuweiten. Wie in den 90er Jahren fürchten Kritiker, dass der Flüchtlingsschutz damit ausgehöhlt wird. Gudula Geuter mit einer Chronologie zur Einschränkung des Asylrechts. Der Asylkompromiss vom Dezember 1992 war eine Folge einer sehr emotional geführten Debatte um das Asylrecht. Eine Debatte, die seit dem Ende der 1980er Jahre sehr bewusst von der CDU und der CSU angefacht wurde. Eine regelrecht auch außerparlamentarisch mit der Hilfe von einigen Zeitungen, der Bild-Zeitung zum Beispiel, der Welt am Sonntag, geführte harte Kampagne. Eine Kampagne, in der Sätze von Regierungspolitiker fielen, die man heute nur noch mit Staunen lesen kann. Vor den Bildern der qualmenden Reste von Asylunterkünften wurde eine Verschärfung des Asylrechts gefordert. Azadi Peshman hat sich diese mit harten Bandagen geführte Anti-Asyl-Kampagne angeschaut. Dem wurde Geld zugesteckt, ihr braucht nicht arbeiten, nicht. Und wir im Prinzip als Deutsche waren hier die zweite Garnitur, die wir ja sowieso sind. Und ich glaube, im Namen hier auch aller zu sprechen, dass wir froh sind, dass sie raus sind hier, die Ausländer. Also auch mit Gewalt? Ja, natürlich, geht am schnellsten. Nach den Ausschreitungen in Hoyerswerda. Ein Anwohner fasst das zusammen, was den politischen Diskurs um die Asylpolitik Anfang der 1990er Jahre ausmachte. Der Begriff Asylmissbrauch war im Wahlkampf der 90er Jahre zentral. Die Erzählung lautete, Asylsuchende fliehen, um in Deutschland von Sozialleistungen zu leben. Der Nährboden für die gewalttätigen Ausschreitungen gegen Asylsuchende und Ausländer, die in Hoyerswerda ihren Anfang nahmen. Der Historiker Ulrich Herbert. Die Diskussion um die Abschaffung des Asylartikels oder die Veränderung des Asylartikels im Grundgesetz ist ja in den frühen 90er Jahren mit außerordentlicher Schärfe geführt worden und war diejenige, dass auf die Asylbewerber als Asylschwindler etc. geschimpft wurde. Die CDU und CSU, so urteilt der Historiker Ulrich Herbert, initiierten eine regelrechte Anti-Asyl-Kampagne. Die Union forderte eine starke Einschränkung des Grundrechts auf Asyl und forderte mit diesem Thema die SPD heraus, die ebenfalls im Sommer 1990 zu Zeiten des Wahlkampfes um Wählerstimmen buhlte. Befeuert wurde dieser Diskurs von der Bild-Zeitung. Die titelte etwa: Die Flut steigt. Wann sinkt das Boot? Fast jede Minute ein neuer Asylant. Asylanten jetzt auf Schulhöfe. Neue Welle. Und bis Weihnachten kommen noch 40.000. Wohnraum beschlagnahmt. Familie muss Asylanten aufnehmen. Auch die Welt am Sonntag unterstützte die These, dass es sich bei Asylsuchenden vor allem um Schwindler und Betrüger handele. SPD und FDP wollten, so hieß es in der Welt, das in diesen Punkten überholte Grundgesetz zum Fetisch stempeln. Bei mehr als 90% Schwindlern kann sich das zur existenziellen Bedrohung unseres Sozialwesens auswachsen. Tatsächlich wurden weniger als 10% der gestellten Asylanträge mit einem positiven Bescheid bearbeitet. Die Zahl der Geflüchteten stieg an, weil viele von ihnen in ihrer Heimat politische Verfolgung fürchteten und deshalb nicht abgeschoben werden konnten. Rhetorisch wurden Asylsuchende als Bedrohung und Last konstruiert. Wörter wie Asylantenzustrom, Asylantenflut und Asylantenandrang inszenierten Menschen und Gruppen von Menschen zu Naturgewalten, die über die Bundesrepublik Deutschland hereinbrechen. Dieses gesellschaftspolitische Klima nutzte CDU-Politiker Volker Rühe im September 1991. In einem Rundschreiben fordert er seine Partei auf, die besorgniserregende Entwicklung von Asylbewerberzahlen in allen Stadträten, Kreistagen und Länderparlamenten zum Thema zu machen. In Städten und Gemeinden artikuliert sich in der Bevölkerung am ehesten der Unmut und mangelnde Akzeptanz des praktizierten Asylrechts. Dazu lieferte er Argumentationsleitfäden, Musterentwürfe für Presseerklärungen und Anfragen. Sind Asylbewerber in Hotels oder Pensionen untergebracht worden? In welchem Zeitraum? Zu welchen Kosten? Wenn sich die SPD weiter gegen die Grundrechtsänderung sperre, tönte Rühe, sei jetzt jeder Asylant ein SPD-Asylant. Es hat nicht lange gedauert, bis die SPD diesem Druck nachgab. Klose, Fraktionsvorsitzender der SPD. Meine Damen und Herren, von den finanziellen Belastungen, die mit diesem Zustrom verbunden sind, will ich nicht reden. Von den Folgen aber muss geredet werden, die das alles für die eigene Bevölkerung hat. Wer zum Beispiel in Hamburg in Stadtteilen mit hohen Asylbewerberanteilen lebt, der spürt die Auswirkungen sehr direkt und sehr konkret. Nicht das und weil dort die Menschen ausländerfeindlich wären, sondern weil sich ihre Lebensverhältnisse in oft bedrückender Weise verschlechtern, weil sie sich bedroht fühlen, tatsächlich und sozial. Bedroht waren in erster Linie auch die Asylsuchenden und Ausländer. Es kommt zu Ausschreitungen und Pogromen in Rostock, Mölln und Solingen. Der Triumph der braven Bürger. Eine Woche lang hatten sie zugeschaut, als die Rechtsradikalen randalierten. Dann waren die 70.000 Deutschen von Hoyerswerda ihre 300 Ausländer los. Die Polizei, die Stadt, das Land Sachsen, die Bundesregierung, Sie kapitulierten vor dem Terror der Straße. Die rassistische Gewaltwelle. Nicht selten wurden dafür die Opfer, die Asylbewerber oder das Asylrecht verantwortlich gemacht. So wie etwa der damalige Berliner Innensenator Dieter Heckelmann nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. Was sich in den Zustimmungsbekundungen zeigt, ist nicht Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit oder gar Rassismus, sondern der vollauf berechtigte Unmut über den Massenmissbrauch des Asylrechts. Sowohl in der Presse als auch in der Politik wird Verständnis für die Gewalt gegen Asylsuchende gezeigt. Von Asylkritikern ist die Rede, die mit ihrer eigenen Lebenssituation unzufrieden seien. Dass die Wut gewalttätige Formen annimmt und dabei nicht nur Asylsuchende sterben, bleibt außen vor. Die Reihe der Anschläge und Angriffe geht weiter. Melvude Gensch verlor am 29. Mai 1993 zwei ihrer Töchter, ihre Nichte und zwei Enkelinnen. Es war die Nacht zu Pfingstsamstag, als in der unteren Wernerstraße die Flammen zum Himmel schlugen. In das ausschließlich von Türken bewohnte Haus hatten vier junge Männer kurz zuvor Brandbeschleuniger geworfen. Auch nach diesen Vorfällen wird von Seiten der Politik und der Presse nicht der Rassismus innerhalb der Bevölkerung kritisiert. Der Deutsche Bundestag beschließt am 26. Mai 1993 die Einschränkung des Asylrechts. Die Anti-Asyl-Kampagne war somit erfolgreich. Kritisiert wurde die Art und Weise, wie diese Debatte geführt wurde, lediglich von der Opposition. Gregor Gysi von der PDS. Und Sprache ist verräterisch. Es waren Politikerinnen und Politiker, die die Begriffe von Scheinasylanten, von Flüchtlingsströmen, von Wirtschaftsflüchtlingen, vom Asylmissbrauch, von asylfreien Zonen, von Durchmischung und Durchrassung und das schlimme Wort vom Staatsnotstand in die Debatte brachten, und solche Worte zeigen Wirkung. Azadi Peshman über die Anti-Asyl-Kampagne, die letztlich erfolgreich die gesellschaftliche Stimmung gegenüber Asylbewerbern so anheizte, dass am Ende eine Grundrechtseinschränkung stand. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, so einfach ist es seitdem in Deutschland nicht mehr.